Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 2. Korintherbrief, 5. Kapitel, Vers 16 bis 18. Deshalb haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt, als sei er nur ein Mensch gewesen. Wie anders sehe ich ihn jetzt? Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Gott segne dieses Wort. Das Unsichtbare wird sichtbar. In diesem Korintherbrief, hier aus dem 2. Korintherbrief, lernen wir so vieles, was uns der Apostel Paulus hier schreibt. Und es geht hier um das neue Leben, das wir haben in Jesus Christus, durch das, was er für uns am Kreuz getan hat. Also hat uns gerettet von aller Sünde, von allem Bösen, von Tod und Teufel. Und das hat er alles am Kreuz getan, ist für uns gestorben. Und somit haben wir neues Leben in ihm, als dass wir an ihm glauben und als reuige Sünder zu ihm kommen. Das heißt, wir wenden uns von der Sünde ab und wenden uns ihm zu, unserem Herr Jesus Christus. Und hier lernen wir, dass wir, wenn in diesem Prozess, also diesem, das ist ein wirklich ein Vorgang, dass wir wirklich ein neuer Mensch sind. Also der alte Mensch, der alte ist vergangen. Das heißt, wir sehen viele Sachen von einer ganz anderen Perspektive. Und das mehr und mehr, als dass wir uns tagtäglich möglichst in der Bibel befinden und uns in Gottes Wort gehen, jeden Tag neu, dass unser Jesus Christus in unserer persönlichen Beziehung uns hilft, Sachen zu sehen, so wie sie wirklich sind. Also, dass wir Wahrheit, das Wahre vom Falschen unterscheiden können. Was ist echt und was ist unecht? Das ist nur möglich in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Und das erlesen wir nochmal nach im Johannes-Evangelium, Johannes Kapitel 14, Vers 6 und auch Johannes 15, Vers 5. Lest das nochmal nach. Da haben wir die absolute Wahrheit, die wir nur in Jesus Christus finden. Und so hilft uns dann eben unser Jesus, dass er uns mit Gott wieder vereint hat. Nicht nur, wenn wir sterben und dann unser ewiges Leben mit ihm im Paradies begehen, sondern hier schon, jetzt, im Hier und Jetzt. Und das ist wirklich entscheidend. Und er hilft uns und gibt uns Kraft und gibt uns eben zur Aufgabe, andere Menschen mit ihm zu versöhnen. Also das heißt also, dass wir anderen Menschen von Christus erzählen und der Heilige Geist, also die dritte Person der Dreifaltigkeit, hilft uns auch da, anderen Leuten von Christus zu erzählen und über Christus zu erzählen und möglichst auch einladen, in die Bibel zu gehen, denn die Bibel ist Gottes lebendiges Wort und je mehr Zeit wir verbringen in der Bibel, wächst und stärkt sich unsere persönliche Beziehung mit unserem Herrn Jesus Christus. Und das ist etwas, was wir nicht versäumen wollen. Egal wie alt ihr seid, oder Mann oder Frau oder jung oder alt oder Knabe oder Mädchen oder wie auch immer, geht rein ins Wort. Das Wort ist Gottes Wort, auch wenn ihr nicht alles versteht, das ist in Ordnung. Ich verstehe auch nicht alles, also die Bibel ist so komplex und wir haben Gottes lebendiges Wort. Und wir können zum Beispiel einen und denselben Bibeltext lesen an einem Tag und an einem anderen Tag lesen wir ihn wieder denselben Text. Und er spricht ganz anders in unsere Herzen. Und das ist nur in der Bibel so der Fall, in einer persönlichen Beziehung mit Christus, Denn das ist eben, darum nennen wir das die Bibel Gottes lebendes Wort. Denn unser Herrgott hat uns in seiner Allmacht dieses Geschenk gegeben, die Bibel, das Alte und das Neue Testament und vor allem das Neue Testament in unserem, mit unserem Jesus Christus. Und lest mal mehr in den Korintherbrief. Einige Sachen sind ein bisschen schwieriger zu verstehen, aber das macht nichts. Geht trotzdem ran. Ich ermutige euch dazu und lernt mehr über den Heiligen Geist. Ja, und Jesus Christus natürlich in den Evangelien. Lest mal da weiter. Geht wieder rein. Nicht denkt, dass ihr einmal gelesen und dann wisst ihr alles. Nein. Oft lesen wir dann wieder, gehen wir zum Beispiel wieder ins Matthäus- oder Markus-Evangelium oder Johannes-Lukas-Evangelium wieder rein und lernen was ganz anderes. Da sind wieder Details, die auftauchen. Und das ist wirklich spannend, wie unser Jesus Christus sich da in unseren Herzen dann sichtbar macht. Und so wird das Unsichtbare sichtbar. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort hier, den zweiten Korintherbrief, da im fünften Kapitel, wie du dann deine Wahrheit, und das ist die absolute Wahrheit, die sich nur in der Bibel finden lässt, nahe bringst. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen und dass alle Menschen in ihrer persönlichen Beziehung zu dir wachsen. Das ist unser Gebet. Und du machst tatsächlich das Unsichtbare sichtbar. Und hilfst uns, egal, was nun die Situation ist. Wir danken dir, Jesus, lieben dich und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.